Wir lesen heute weiter und ich lese zunächst aus der Luther 84, aus der Apostelgeschichte 3, die Verse 22 bis 26, wo Petrus in seiner zweiten Pfingstpredigt darauf hinweist, dass das, was das Volk Israel bereits aus der Bibel schon kennengelernt hatten, sich erfüllt hat. Jesus ist der Prophet, von dem Mose gesprochen hat. Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Den sollt ihr hören in allem, was er zu euch sagen wird. Und es wird geschehen, wer diesen Propheten nicht hören wird, der soll vertilgt werden aus dem Volk. Und alle Propheten von Samuel an, wie viele auch danach geredet haben, die haben auch diese Tage verkündigt. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott geschlossen hat mit euren Vätern, als er zu Abraham sprach, durch dein Geschlecht sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt, und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder sich bekehre von seiner Bosheit. Das war also eine Predigt, die Petrus hier halten durfte, intern, nur für Juden. Ja, die Heiden, die hatten noch keine Predigt gekriegt. Die wurden ja erst später betreut. Denn alles, was Gott begonnen hat, begann er mit seinem Volk Israel. Dass wir heute hier sitzen können, ist die Folge von dem, was Gott durch Israel tat und in Israel. Denn Jesus Christus kam aus Israel, aus dem Stamme Juda. Und das Evangelium kam von Jerusalem sogar bis nach Berlin, dass wir hier sitzen können. Der Anlass der Predigt war ja folgender, die erste Predigt darüber, was geschehen war durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Was dort für Reden gehalten worden sind durch die Apostel, die alle verwunderten, die da waren. Die zweite Predigt wurde aufgrund dessen gehalten, weil Petrus und Johannes zum Gebet auf den Tempelplatz gehen wollten, dort an der Tür der Schönen einen Gelähmten von Kindesbeinen an gefunden haben, der ein Almosen erbetteln wollte von ihnen. Aber die Apostel sagten, wir haben kein Geld, was wir euch geben, dir geben können, aber wir haben etwas, was wir dir geben. Im Namen Jesu Christi steh auf. Und geh umher. Und viele kriegten mit, dass dieser Gelähmte tatsächlich im Augenblick aufstand, umherlief und sogar sprang. Er sprang, er war total gesund von einem Augenblick zum anderen. Und die Leute schauten natürlich, wie wir das ja auch oft machen würden und wie es ja oft geschehen ist in der Vergangenheit, vielleicht auch in der Gegenwart, auf die Menschen, die so etwas augenscheinlich bewerkstelligten. Und das war der Anlass der Predigt des Petrus, dass er sagt, schaut nicht auf uns. Wir haben den Gelähmten nicht gesund gemacht. Wir waren es nicht. Das war Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, durch seine Kraft, ist diesem Mann geholfen worden. Also die Apostel nahmen keine Ehre von den Menschen, sondern sie wiesen auf den hin, der sie glücklich und selig gemacht hat. Das ist auch ein Hinweis für uns, dass wir immer wieder auf Jesus hinweisen sollen. Wir haben nichts zu bringen, alles Herr bist du. Wir haben nichts in die Welt gebracht, wir werden auch nichts hinausbringen, egal was wir geleistet haben in dieser Welt, sondern nur das bringen wir hinaus, was Gott in Jesus Christus uns gegeben hat. Und wir haben vielleicht beim Lesen gemerkt, auch schon der vorhergehenden Kapitel, dass wenn die Apostel etwas zu sagen hatten, beriefen sie sich immer auf das bereits geoffenbarte Wort. Sie beriefen sich auf das, was geschrieben stand und steht. Sie gaben nichts Neues aus ihrer Fantasie oder aus ihren Gedanken heraus, sondern sie begründeten das, was sie sagten, immer mit dem, dass es geschehen ist, genau wie Gott es gesagt hat. Schon die erste Begründung, was ist hier geschehen bei Pfingsten? Ja, das ist das, was Gott gesagt hat durch den Propheten Joel. Bitteschön. Also sie wollten einfach sagen, haltet euch an den, der sowas geoffenbart hat. Schaut nicht auf uns. Haltet euch an den lebendigen Gott, denn was er sagt, das geschieht auch. Und wer sich darauf verlässt, wird mit hineingenommen in die Erfüllung des Wortes. Genauso auch, als es darum ging, einen 12. Apostel zu wählen, berief wieder Petrus sich auf das Wort und sagt, ja, das steht doch geschrieben, nicht? Dass Judas sein Bistum verlässt. Steht doch geschrieben, da in dem Psalm. Und verwies genau darauf, dass dieses Amt ein anderer haben muss, weil es geschrieben steht, nicht weil sie sich da ausgedacht haben, 12 wäre doch schöner als 11. Das Amt muss ein anderer kriegen, weil es geschrieben steht. Das ist so sehr wichtig auch für uns. Wir müssen uns immer berufen auf dem, was geschrieben steht. Was sagt Gott eigentlich zu meinem Leben? Was sagt Gott zu der Gemeinde? Was sagt er zu dem Auftrag in der Welt? Nicht, was denke ich darüber? Wir haben ja so viele gute Gedanken und Programme in unserem Kopf, aber die interessieren eigentlich überhaupt niemand, wenn es um das Evangelium geht. Es geht um das Wort des lebendigen Gottes. Er bestimmt, was gemacht werden soll. Er verheißt im Vorhinein, was kommen wird. Und er bestätigt es, wenn es dann eingetroffen ist. Somit hat also Petrus auch in seiner zweiten Predigt angeknüpft an das Wort des lebendigen Gottes, an die prophetischen Aussagen, die Gott unter seinem Volk offenbar gemacht hat. Diese prophetischen Aussagen wiesen stets immer darauf hin, dass Gott allein der Macher der Heils- und Weltgeschichte ist. So hat Petrus auch darauf hingewiesen, dass Gott durch Mose geredet hat. Mose hat da nicht selbstständig sich ein paar gute Gedanken gemacht, die später zu Papier gebracht worden sind, sondern Gott hat durch Mose geredet. Er hat gesagt, was da kommen soll und was auch gekommen ist. Die Apostel verkündigten in ihrem Zeugnis des Lebens nicht nur in der Zeit geschehene Tatsachen, sondern riefen Erinnerung wach unter den Menschen dort auf dem Tempelplatz. Ja, Petrus redete ja zu den Juden. Sie haben ja das Wort Gottes gehabt und gehört. Und auch bis zum heutigen Tag wird ja Mose gelesen in den Synagogen. Und da knüpften sie an. Das, was Gott dort gesagt hat, ja, das ist geschehen. Ist dies und das euch nicht versprochen worden, wollte Petrus sagen? Wisst ihr nicht, was da gesagt worden ist? Mose hat gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, erwecken. Das wisst ihr doch. Ihr wartet doch auf ihn. Und nun ist er da. Hat Gott dieses über den Messias geredet, ja oder nein? So könnte ja die Frage lauten. Und so kann sie ja auch dann auch mal bei uns lauten. Hat Gott es gesagt in der Bibel, ja oder nein? Und wenn wir sagen, doch, das hat er gesagt, dann müssen wir uns daran halten. Dann stimmt das auch. Da müssen wir uns immer selber abfragen, ob wir wirklich unser Leben auf das Wort abstellen. Wenn der Herr sagt, ich will dich nicht verlassen und versäumen, stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, wenn es doch stimmt, natürlich stimmt es. Warum tue ich dann oft so, als ob er es nicht tut? Wenn er sagt, er will mich nicht verlassen noch versäumen, dann kann es ja nur umgekehrt sein, dass ich ihn verlasse und versäume. Aber er nicht, weil er es gesagt hat. Er tut es. Also Petrus in seiner zweiten Predigt wollte geradezu die Leute überführen, von ihrem Nachlassen sich auf das Wort Gottes zu berufen. Er erinnerte sie daran. Hat es gesagt oder nicht? Das christliche Zeugnis muss also auch immer in Bezug zu dem von Gott gesprochenem Wort stehen. Auch unser Glaubenszeugnis kann nicht subjektiv von uns gegeben werden, aus unserer Vorstellung oder emotionalen Erfahrung, sondern unser Christuszeugnis muss gebunden sein an dem, was geschrieben steht, was Gott gesagt hat. Sonst verkündigen wir einen falschen Christus. Denn was sich an der Schrift nicht prüfen lässt, muss und darf nicht als Heilswahrheit Gottes angenommen werden, was sich nicht eindeutig prüfen lässt. Jesus selbst wies immer auf das geoffenbarte und niedergeschriebene Wort im Alten Testament hin. Er selber tat es. Zum Beispiel, einige Beispiele. Matthäus 12, wo es um die rechte Form des Sabbats ging, ja. Die Pharisäer waren ja immer gleich bereit, die standen ja bei Fuß, um schnell Kritik zu üben. Das ist bis zum heutigen Tag so geblieben. Die Kritiker, die stehen immer schon bereit, ja. Die warten ja nur auf Gelegenheit, damit sie reinschlagen können. Das war damals auch so. Die Pharisäer und Schriftgelehrten schauten, was machen die Jünger da? Ah, da raufen sie jetzt Ehren am Sabbat aus. Und was sagt Jesus da zu ihnen? Matthäus 12, Vers 3, habt ihr nicht gelesen? Also er verweist sie auf die Bibel, auf die Schrift. Habt ihr das nie gelesen? Was David tat da ihn und die mit ihm waren, hungerte? Oder in Vers 5 dann noch einmal, habt ihr nicht gelesen, wie im Gesetz die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? Also dieser Hinweis, das hat Petrus dann auch durch den Heiligen Geist gemacht. Na, das steht doch geschrieben, dadurch Mose wurde doch gesagt, ein Prophet soll dort kommen, den ihr hören müsst. Habt ihr nicht gelesen? Ich meine, natürlich, wir können uns auch heute immer fragen, ob wir wirklich in der Bibel lesen. Deswegen, wenn wir in der Bibel lesen, dann wissen wir auch, worum es geht. Aber wenn wir vieles andere lesen, man liest ja viele Bücher und Schriftchen, aber viel zu wenig in der Bibel. Man sollte das mal umdrehen, die Schriftchen auch lesen, Bücher auch lesen, aber zuerst die Bibel. Dann weiß man, was da drin steht. Und wie dieses Wort auch Orientierung für unser Leben gibt. Ja, habt ihr denn nicht gelesen, sagt der Herr. Habt ihr nicht gelesen, dass die Priester auch am Sabbat dienen? Und so weiter. Oder als sie ihn wegen der Regelung von Ehescheidung fragten, ja, auch in Matthäus 19, sagt der Herr genau dasselbe. Habt ihr nicht gelesen, Matthäus 19, Vers 4, sie fragten ja, wie ist denn das mit der Ehescheidung, darf man sich denn scheiden? Habt ihr denn das nie gelesen, dass der im Anfang den Menschen gemacht hat, der machte, dass ein Mann und ein Weib sein sollte und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen und werden die zwei ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht zwei, sondern eins. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Habt ihr das nicht gelesen? Also wieder der Hinweis, steht doch geschrieben. Wo kommt die Frage her? Es ist keine Frage nötig, weil es doch geschrieben steht. Ja, das ist so eine klare Aussage, die auch für uns und für die Juden damals auf dem Tempelplatz, wo Petrus predigte, wichtig war. Oder beim Einzug nach Jerusalem, als die Pharisäer und Hohenpriester Jesus wegen des Ausrufens der Kinder und der Jünger angriffen, die dann sagten, Hosianna, dem Sohn Davids, hörst du nicht, was die dann sagen? In Matthäus 21 sagte dann der Herr Jesus, habt ihr denn nie gelesen, was dort geschrieben steht in Psalm 8? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob zugerichtet. Ihr lest offenbar gar nicht die Bibel, wollte er ihnen sagen. Deswegen wisst ihr gar nicht, was los ist. 21, ich lese mal Vers 13, 15 und 16. Er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Steht doch auch geschrieben. Ihr aber habt eine Mördergrube daraus gemacht. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Da aber die hohen Priester und Schriftgelehrten sahen die Wunder, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosianna, dem Sohn Davids, wurden sie entrüstet und sprachen, hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen, ja, habt ihr denn nie gelesen? Lest ihr denn nie in der Bibel? Das steht doch, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du Lob zugerichtet. Wo ist denn eure Frage? Petrus griff also sofort auch in seiner Predigt auf, was geschrieben steht. Er wollte nichts Eigenes verkündigen. Und auch in Vers 42 dieses Kapitels im Gleichnis von dem Weingärtnern und ihrer Aufgabe, dass sie nämlich die Frucht bringen sollten dem Weinbergbesitzer, da heißt es dann auch in Vers 42, Jesus sprach zu ihnen, als die Pharisäer merkten, ah, das Gleichnis ist auf uns gemünzt, ja. Habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden? Denn in diesem Gleichnis ging es ja darum, dass die Weinbergsarbeiter, die das verwalteten, die Frucht nicht rausgeben wollten. Die Knechte des Besitzers kamen, sprich die Propheten, und wollten nun die Frucht des Weinberges abholen. Und die haben sie getötet, gesteinigt. Und dann heißt es, und dann sandte der Besitzer noch seinen Sohn. Vielleicht scheuen sie sich vor dem Sohn, aber den töteten sie auch. Und dann merkten sie, oh, das sind wir wahrscheinlich. Ja, habt ihr denn nie gelesen? Habt ihr nie gelesen, dass er der Stein ist? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, steht ja in Jesaja 28, Vers 16. Habt ihr das nie gelesen? Ihr habt doch die Schrift. Und als Jesus zu den Sadduzäern von der Totenauferstehung sprach, in Matthäus 22, Vers 31 und 32, sagte er dasselbe wieder. Habt ihr denn nie gelesen? Da sprach er zu ihnen so, Vers 31. Habt ihr nicht gelesen von der Totenauferstehung, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und da solches das Volk hörte, entsetzten sie sich über seine Lehre. Also sie entsetzten sich mit der Frage, ach, steht das in der Bibel? Das fragen ja auch manchmal, wo steht denn das? Ja, das habe ich ja noch nie gelesen. Ja, wo steht denn das? Das ist so das Gleiche. Sie entsetzten sich, ach, das steht tatsächlich in der Schrift. Und als er in Johannes 5 diese wunderbare Speisung der 5000 vornahm, wies er auch auf die Schrift hin. In Vers 39, Johannes 5, Vers 39. Er sagte dann, ihr meint doch, ihr habt das ewige Leben darin. Forschet in der Schrift. Sie ist es, die von mir zeugt. In Vers 39. Sucht in der Schrift. Denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist's, die von mir zeugt. Sie staunten immer nur über diese Wunder und über die Geschehnisse. Aber Jesus sagt, bitte guckt in die Bibel. Da steht doch alles. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Da ist alles drin. Und mit gleichen Argumenten wollte eben auch Petrus das Volk unterrichten. Das wegweisende Zeugnis also der Apostel zum Heil lautete unter Hinweis auf das Wort Gottes: Jesus ist der Prophet, in Vers 22 haben wir gelesen. An Jesus entscheidet sich Leben und Tod in Ewigkeit, Vers 23. Und ihr sollt mit Segen zum Leben beschenkt werden, Vers 26. Zu dem ersten Punkt, Jesus der Prophet. Israel wartete ja auf die Erfüllung der Verheißung. Sie wussten, ja viele wussten um diese Aussage von 5. Mose 18, wo es heißt, dass Gott einen Propheten, so sagt Mose, wie mich senden und erwecken wird, aus euren Brüdern. Das heißt, der kommt auch aus Israel. Ja, er kam aus dem Stamme Juda. Dem sollt ihr gehorchen, steht dort. Wie du denn von dem Herrn, deinem Gott, gebeten hast am Horeb, am Tag der Versammlung und sprachst, ich will hinfort nicht mehr hören die Stimme des Herrn, meines Gottes, und das große Feuer nicht mehr sehen, dass ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, sie haben wohlgeredet, ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Und wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich's fordern. Es war also bekannt, dass dieser Prophet kommen sollte. Schon zur Zeit des Johannes des Täufers. Da schickten Juden von Jerusalem an den Jordan eine Abordnung von Priestern und Leviten und sollten ihn fragen, wer er ist. Und sie stellten die Frage, Johannes 1, 21, bist du der Prophet? Also ganz konkret, sie wussten, da ist der Prophet angekündigt worden. Bist du der Prophet? Er sagte, nein, ich bin es nicht. Und in Johannes 6, Vers 14, nachdem diese große Brotvermehrung stattfand unter den 5000 zum Schluss, sagten die Leute auch, das ist doch wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Das muss der sein, der Prophet, von dem Mose geredet hat. Oder nach der Rede Jesu über den Empfang des Heiligen Geistes für alle, die ihm und somit die Erfüllung der Verheißung im Alten Testament glauben. In Johannes 7, Vers 40, da sprachen dann viele, dieser ist wahrlich der Prophet. Also das war jetzt kein Geheimnis mehr, viele bewegten das im Herzen. Und die Apostel bestätigten in ihrem Zeugnis, dass Jesus dieser Prophet ist, und sie knüpften an die Erwartungshaltung und das Erwartungswissen der Leute, des Volkes an. Und das ist also auch ein Hinweis für uns persönlich. Wir müssen auch an dem anknüpfen, was Gott den Menschen bereits geoffenbart hat, was sie wissen. Da müssen wir anknüpfen. Er hat ihnen nämlich, so steht es in Römer 1, Vers 19, hat ihnen seine Hände Werk offenbart. Daran kann jeder erkennen, dass ein Gott ist. Er hat es den Menschen offenbart. Und da knüpfen wir an und fragen, weißt du nicht, kannst du nicht sehen, dass es einen Gott gibt in der wunderbaren Schöpfung? Und wenn jemand sagt nein, dann ist die Rede zu Ende. Denn wer an diesen Schöpfer nicht glaubt, der kann auch die weitere Botschaft nicht empfangen. Es sei denn, er müsste an ein ganz anderes Wesen glauben. Aber er soll ja an diesen Gott glauben. Wir knüpfen dann an dem, was der Mensch bereits weiß. Die Schöpfung seiner Hände Werk. Gott hat sich den Menschen gezeigt. Deswegen können wir mit großer Sicherheit sagen, dass alle Menschen erkennen können, dass es einen Gott gibt. Und wir erfahren das ja auch von den Berichten aus der ganzen Welt, dass irgendwie die Leute suchen nach diesem Gott, diesem Schöpfer. In verschiedenster Art und Weise allerdings, aber sie ahnen, da muss ein Schöpfer sein. Und da können wir anknüpfen, wie es auch einst Paulus in Athen tat. Er knüpfte genau dort an und er sagte, ja, ihr habt so viele Götter, ihr sucht den eigentlichen, da auch den unbekannten Gott, den verkündige ich euch. Da knüpfe ich jetzt an. Und dann hat er ihnen den verkündigt, den unbekannten Gott, den sie eigentlich suchten, den Schöpfer von Himmel und Erde. Wir knüpfen an die Offenbarung Gottes an, an sein Wort. Petrus schrieb ja in seinem zweiten Brief, 1. Kapitel, Vers 20 und 21, dass ja keine Weissagung in der Schrift aus menschlichem Willen hervorgebracht worden ist. Keine. Sondern sie sind durch Gottes Geist in Menschen, die bewegt worden sind, vom Geist Gottes hervorgebracht worden. Deswegen an diese Weissagung, sprich also auch an die Offenbarung der Schöpfung, knüpfen wir an. Oder denken wir auch an das, was Paulus an Timotheus schrieb in 2. Timotheus 3, Vers 16, wo er sagt, alle Schrift von Gott ist Nütze zur Lehre. Und zwar zur Lehre für uns selbst, aber auch für den Nächsten. Zur Zurechtbringung, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit. So dass ein Mensch, der Gott vertraut, vollkommen sei, zu allem guten Werke schickt. Also das Wort Gottes soll zu uns und zu dem Nächsten sprechen können. In allen Völkern und zu allen Zeiten wurde also nach diesem Gott gesucht und wie ich schon sagte, Paulus knüpfte dann an dieses Suchen an und an das Bewusstsein der Menschen, da muss ein Gott sein. Im Hebräerbrief lesen wir in Kapitel 1 über den Herrn, lesen wir, dass Gott der Vater zuletzt geredet hat durch seinen Sohn, den größten Propheten. Seitdem gibt es keine neuen Propheten, die Neues Prophetisches sagen können. Was seit Pfingsten erneut prophetisch weitergegeben wurde, ist nur eine Belebung dessen, was Gott gesagt hat. Es gibt keine neuen Prophetien, das sind alles Irrlehren, wo sowas auftaucht, sondern es gibt nur eine Belebung des Wortes Gottes. Zuletzt hat Gott geredet durch seinen Sohn, welchen er gesetzt hat zum Erben über alles und durch den er auch die Welt gemacht hat, welcher, zumal er ist das der Glanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens, er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat gemacht die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst. Ja, hat er sich gesetzt zu der Rechten der Majestät in der Höhe. In Johannes 16 spricht ja der Herr auch davon zu den Jüngern, wenn der Heilige Geist kommt, was werdet ihr dann tun? Werdet ihr neue Prophetien hervorbringen? Nein, ihr werdet das sagen, was der Geist Gottes euch offenbart, nämlich das, was schon gesagt ist und wieder offenbar gemacht werden wird. So steht es in Johannes 16. Wenn das Volk Israel Jesus auch als den Messias, das heißt den kommenden König manchmal bezeichnete, so wie in Johannes 1, Vers 49, Nathanael, der plötzlich diese Botschaft bekam, da ist der Messias, du bist der König Israels, dann steht das aber nicht im Widerspruch zu dem Propheten, von dem Mose gesprochen hat. sondern er ist ein und derselbe. Jesus vereinigt in sich die drei größten Heilsämter der Heilsgeschichte, nämlich Prophet, er weissagt und verkündigte sein eigenes Leiden und Sterben und Auferstehen von den Toten um der Sünde und des Todes willen, denen wir ausgesetzt waren. Er ist Priester und er ist König. Er wurde der wahre Hohepriester, der uns mit Blut, seinem eigenen Blut, mit Gott versöhnte und eine ewige, nicht wiederholbare Erlösung brachte. Es gibt ja da also die seltsamsten Aussagen. Gab es ja auch mal in Korea so einen Mann, der hat gesagt, Jesus hätte die von der Moon-Sekte, der Moon, nicht das Werk vollendet. Das sei jetzt nun er, der Moon, der würde das vollenden. Und seine Familie ist vollkommen und für das Paradies prädestiniert. Und alle, die sich jetzt zu ihm halten, werden auch vollkommen werden, ja? Nein, Jesus Christus ist der einzig Vollkommene, der nämlich mit seinem eigenen Blut uns erlöst hat. In Hebräer 2 lesen wir, dass er für alle den Tod schmeckte, dass er ein treuer hoher Priester wurde und dass er uns helfen kann und will. Ich lese uns mal diese Verse 9, 17 und 18 in Hebräer 2. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist, denn die Engel, Jesum, sehen wir durchs Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre, auf dass er von Gottes Gnaden für alle den Tod schmeckte. Und in Vers 17, er musste in allen Dingen seinen Brüdern uns gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu versöhnen die Sünden des Volkes. Das heißt, der einzige Mittler wurde. Und in Vers 18, denn worin er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Weiter auch im Hebräerbrief lesen wir ja dann in Kapitel 6, in Vers 19 und 20, dass diese lebendige Hoffnung, die durch ihn uns angeboten ist, nicht vernachlässigt werden soll. Wir haben als einen sicheren und festen Anker, ihn, Anker unserer Seele, der auch hineingeht in das Inwendige des Vorhangs, also auch in das himmlische Allerheiligste, dahin der Vorläufer für uns eingegangen ist Jesus, ein hoher Priester geworden in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Wir sollen diese angebotene Hoffnung also schon aus der Schrift erfahren, bejahen und auch beherzigen. Jesus Christus kommt auch als König, um seinen Frieden äußerlich sichtbar und spürbar zu machen. In Matthäus 24, Vers 30, mit großer Kraft und Herrlichkeit wird er erscheinen und alle Knie müssen sich vor ihm beugen. Er ist ein König, aber nicht nur ein König, sondern ein König aller Könige. Er wird ein Herrscher sein über alle Herrscher. Es wird keinen größeren oder keinen Herrscher geben, der nicht unter seiner Herrschaft sein wird. Zu dem zweiten Punkt, der wahre Prophet Christus, an dem sich das Heil des Einzelnen entscheidet, Tod oder Leben. Das wollte Petrus auch in seiner zweiten Predigt hier deutlich machen und deswegen verwies er ja auf 5. Mose 18, wo er sagt, wer diesen Propheten nicht hört, der wird sterben. Der wird ausgerottet werden. Ich lese das nochmal. Gott sagt, wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich's fordern. denn diesen Propheten sollen wir gehorchen. Gehorchen. Er ist also derjenige, an dem sich alles entscheidet, Leben oder Tod in Ewigkeit. Darum konnte ja Jesus sagen, auch in Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Wer also auf dieses Wort hört, was der Vater durch mich spricht, der hat das ewige Leben. Also die Leute sollten dort auf dem Tempelplatz überzeugt werden, dass jetzt die Erfüllung in Jesus Christus stattgefunden hat, dass er der angekündigte Prophet ist. Also immer wieder die Beziehung zur Bibel wurde hergestellt. Nicht nur eine Aussage, wer was für möglich hält, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das so ist oder das so ist, sondern es steht geschrieben. Darum ist es so, weil sich das alles erfüllt hat. Und das Dritte, das Zeugnis des Apostels, ist auch die Einladung gewesen, jetzt zu diesem Leben zu kommen. Und zwar zuerst, sagte Petrus, zuerst für euch. Zuerst für euch. Wir reden noch gar nicht mal von den Heiden. Die sind jetzt noch weit weg. Für euch. Das war also eine Liebesrede, weil gesagt worden ist, denn diese Verheißung, dass er kommen soll, das ist doch alles euch gegeben worden. Die Heiden haben doch gar keinen blassen Dunst davon gehabt. Die kriegten ja gar nichts mit. Euch wurde das gesagt. Und weil es euch gesagt ist, wird auch die Erfüllung zuerst euch gesagt. Das ist doch ganz klar. Ihr seid zuerst dran. Zuvörderst euch, sagt Petrus. Weil nämlich die Urverheißung an die Väter des Volkes Israels erging und dann erst später die Heiden, deren, wie sagt es Paulus, die waren unwissend. Und er sagt, eure Unwissenheit, die hat Gott jetzt übersehen. Und jetzt sagt er euch, jetzt sollt ihr wissend werden. Aber sie waren unwissend. Euch, sagt Petrus, ist es zuerst gesagt, denn es ist ja bereits Abraham, eurem Stammvater, verheißen worden, dass durch ihn und seine Nachkommen, seinen Samen, alle Geschlechter gesegnet werden sollen auf Erden. Ihr seid doch die Leute dieses Bundes, den Gott mit Abraham gemacht hat. Ihr seid diese Leute. Und deswegen wird euch das jetzt zuerst gesagt. Also ich kann mir vorstellen, dass auf dem Tempelplatz, wo diese Predigt gehalten wird, eine sichtliche Bewegung unter den Leuten stattfand. Oh, wir sind jetzt angesprochen, wir kleinen Leute hier und so. Ja, euch. Denn euer Stammvater Abraham, der hat die Verheißung gekriegt und ihr seid doch die Kinder, ihr gehört doch damit zu dem Bund. Deswegen habt ihr das zuerst zu hören. Natürlich. Ihr könnt es annehmen oder auch nicht. Aber ihr seid die Ersten, die Juden vornehmlich und auch die Heiden. Das Zeugnis von Jesus, dem wahren Propheten, das Zeugnis weitergeben, heißt doch immer, wir laden ein zu dem lebendigen Gott. Und das tat Petrus hier auf dem Tempelplatz. Ich lese uns nochmal die Verse vor. Mose hat doch gesagt zu den Vätern, ein Propheten wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern, gleich wie mich. Den sollt ihr hören in allem, was er zu euch sagen wird. Und es wird geschehen, welche Seele denselben Propheten nicht hören wird, die soll vertilgt werden aus dem Volk. Und alle Propheten, von Samuel an und danach, wie viel ihre auch geredet haben, die haben von diesen Tagen verkündigt. Immer wieder dasselbe. Die Erlösung kommt, der Erlöser kommt, den sollt ihr hören. Ihr seid der Propheten und des Bundes Kinder, welchen Gott gemacht hat mit euren Vätern, da er sprach zu Abraham, durch deinen Samen sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Euch zuvörderst hat Gott auferweckt, seinen Knecht Jesus, und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeglicher sich bekehre von seiner Bosheit. Also eine sehr erweckliche Predigt und eine Predigt der Freude, die hier gehalten worden ist, aber immer in Bezug auf den lebendigen Gott, das, was er den Menschen zubereitet hat. Und das können wir für uns daraus lernen, wenn wir als Christen Zeugen der Auferstehung Jesu sein wollen, dann immer nur in Bezug auf den Geber dieser Gabe, auf den Geber des wahren Lebens, auf den Schöpfer aller Dinge. Ihm gebührt allein die Ehre. Und wir lesen ja dann später, dass dann Tausende sich darauf hinbekehrt haben und sagen, ja, wenn das so, natürlich, das Wort hat sich doch erfüllt. Ja, da bin ich doch dabei, ich gehöre doch dazu. Und sie nahmen Jesus als den Messias auf. Und dann ging natürlich das Evangelium weiter, das lesen wir ja dann noch, in die ganze Welt. Durch diese, die dort erweckt worden sind, durch die gläubig gewordenen Juden, ist das Evangelium unter die Heiden gekommen. Soweit zu diesen Versen in Apostelgeschichte 3.